dir nicht immer gesagt, dass aus uns niemals was wird. Doch jetzt ist die Stunde da. Ich glaub, ihr habt euch sehr geirrt. Es kommt doch noch was. Es kommt doch noch was. Der Weg war hart und ungerecht. Viele Nächte aus Frost durchzecht. Doch eure Treue gab uns Kraft. Nur durch euch haben wir es geschafft. Es kommt doch noch was. Es kommt doch noch was. Viele Stunden harte Arbeit haben uns verfolgt. Doch wir taten diese Es kommt doch noch was. Es kommt doch noch was. Es kommt doch noch was.